Ansonsten fangen wir jetzt einfach mal an. Ja, Thema der Veranstaltung ist ja soweit klar. Es geht um nicht eine systematische Einleitung in die kritische Theorie, aber es geht mir darum, zur kritischen Theorie, zu ihrem Gestus, wie ich das genannt habe, also zu ihrem Denkgestus, zu ihrer Denkbewegung sozusagen hinzuführen. Das bedeutet natürlich, dass ich hier nicht die kritische Theorie in all ihren Vertretern und in all ihren verschiedenen Betätigungsfeldern umfassend darstelle, sondern, wie gesagt, dass ich versuche, ja, so diese zentrale Gedankenbewegung, diesen inneren Bewegungskern, so das Muster, nach dem kritische Theorie funktioniert, hier rauszuarbeiten. Dieses Vorhaben hat in sich selber eine Schwäche, darauf komme ich dann nachher im Vortrag selber nochmal zurück, um dann selber darauf hinzuweisen. Ja, fangen wir also ganz vorne oder ganz unten oder ganz einfach an. Für die, die über kritische Theorie gar nichts wissen, gemeint ist mit diesem Begriff ein Kreis, ein Arbeitszusammenhang von Theoretikern, die sich ungefähr ab der Mitte der 1920er Jahre in Frankfurt am Main zusammenfanden, eben unter dem Dach dieses berühmten Instituts für Sozialforschung. Die einzelnen Mitglieder dieses Instituts für Sozialforschung mussten dann aufgrund des Nationalsozialismus in die USA emigrieren über einige klug gewählte Zwischenstationen und sind nach dem Zweiten Weltkrieg dann nach Frankfurt am Main wieder zurückgekehrt, um dort das Institut für Sozialforschung weiterzuführen. Die Vertreter, die wichtigsten oder die Vertreter, die dem inneren Kern angehören, sind wahrscheinlich allgemein bekannt. Von diesen vielen Personen werde ich mich hier vor allem auf die Schriften von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno beziehen. Also die anderen Leute wie Herbert Marcuse, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal gehören natürlich auch zum engeren Mitarbeiterkreis, aber auf die gehe ich jetzt nicht explizit ein. Und Denker, die zum weiteren Umfeld gehörten, wie Fritz Krakauer, Walter Benjamin, Alfred von Rethel, Neumann und ähnliche Figuren, werden hier auch nicht explizit auftauchen. Also es geht mir hier mehr um Adorno und Horkheimer, weil diese meines Erachtens einen bestimmten Denktypus entwickelt haben, der nicht einfach nur ein Typus ist, sondern das Denken selber ist, der auch in den Werken der anderen hier genannten Theoretiker präsent ist. Die wichtigsten theoretischen Bezugspunkte, um das der Vollständigkeit halber noch kurz zu nennen, für die kritische Theorie war natürlich Karl Marx, auch wenn sie das hinter allerlei verschiedenen Formulierungen versteckt gehalten haben. Also es gibt selten einen offenen Bezug auf Marx, vor allem in den Schriften, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Die Schriften von vorher, also aus den 30er Jahren, wo das noch offener war, die wurden dann semantisch entsprechend bereinigt. Neben Karl Marx spielt Sigmund Freud eine sehr große Rolle und dann aus den Reihen der Philosophie Immanuel Kant, Hegel, für Max Horkheimer besonders Schopenhauer, für Adorno besonders Friedrich Nietzsche als Referenzpunkte für die eigene Theorie oder für die eigene Philosophie. Wenn ich jetzt versuchen möchte, an die kritische Theorie heranzuführen, so könnte ich das auf verschiedene Art und Weise machen. Man könnte jetzt die kritische Theorie, sagen wir mal, theoriegeschichtlich oder diskursgeschichtlich darstellen. Man könnte diesen Strang, den man kritische Theorien nennt, referieren. Man könnte beispielsweise die Hauptwerke von Vertretern der kritischen Theorie hier vorstellen. Man könnte bestimmte Fragen verfolgen, die die Vertreter der kritischen Theorie bearbeitet haben. Also Fragen zur Ideologie, zur Ästhetik, zur Literatur, zur Musik, zur Psychologie. Oder man könnte sich eben bestimmte Autoren herausgreifen und das so machen. Man könnte bestimmte Forschungsergebnisse der kritischen Theorie referieren, wie beispielsweise die Studien zum autoritären Charakter. Man kann das machen, man sollte das auch machen. Und wenn man das so macht, kann man dabei auch viel über die kritische Theorie lernen. Es gibt ja Einführungen, die so aufgebaut sind. Es gibt sogar gute Einführungen unter den vielen schlechten. Genau so möchte ich hier aber nicht verfahren. Denn wenn man eine Philosophie auf diese Art und Weise darstellt, wie ich es eben als Möglichkeit kurz aufgezählt habe, wenn man eine Philosophie also so darstellt, wenn man ihre Aussagen einfach nur wiederholt, wenn man das dann auch systematisch richtig und sinngemäß geordnet machen sollte, wenn man eine Philosophie also so darstellt, dann wird diese Philosophie durch diese ihre Behandlungsweise oder läuft sie zumindest Gefahr, dogmatisch zu werden. Das heißt, der innere Zusammenhang einer Philosophie oder einer Theorie, die Berechtigung dieser Philosophie und ihre Notwendigkeit kann in einer solchen Darstellung meines Erachtens nicht mitvollzogen werden und dementsprechend wird sie dann eben auch nicht mitvollzogen, sondern man nutzt sie nur als einen bestimmten, ja, als einen bestimmten Erkenntnisschatz, als ein bestimmtes Setting von einer Theorie, was man dann im Regal einsortieren kann. Und wenn man sich so manche Einführungen beispielsweise zur kritischen Theorie anschaut, und dieses Unbehagen kann man auch bei anderen Einführungen beschleichen, dann stellt man bei der Lektüre so ein leichtes Unbehagen, so einen schalen Geschmack fest, weil man eben merkt, dass man das zwar nachvollziehen kann, was hier über die Autoren gesagt wird, dass man dann deren verschiedenen Stellungnahmen zur Kenntnis genommen hat. Aber die Frage, die sich dann natürlich stellt, oder zumindest stellen sollte, ist eben die danach, was die Begründung dafür ist, warum die in dieser Einführung dargestellten Autoren überhaupt solche Aussagen getätigt haben. Wenn man nämlich Aussagen von Autoren eben einfach nur so nimmt, als eine Aussage neben vielen, dann ist das eben nicht mehr als eine These, der man dann eben folgen kann oder eben nicht. Und im Zweifelsfall sollte man es dann auch eben besser nicht tun. Und dieser dogmatischen Verengung oder Verarmung der kritischen Theorie versuche ich halt eben hier vorzubeugen, indem ich mich darum bemühen möchte, eben diesen inneren, sagen wir mal, Gedankenschwung, diese Gedankenfieber, wie Adorno das nannte, der kritischen Theorie hier vorzuführen. Es geht also, könnte man sagen, um die innere Idee und den inneren Zusammenhang der kritischen Theorie. Oder, aber da tauchen dann schon wieder die ersten Probleme auf, um ihre Methode. Wenn man sich nun diesen Gedankenschwung der kritischen Theorie anschauen möchte, ist es meines Erachtens ganz ratsam, wenn man da ruhig, sagen wir mal, historisch vorgeht, weil man dann sehen kann, durch was die besondere Verortung der kritischen Theorie innerhalb der verschiedenen marxistischen Theorien, wodurch das angetrieben wurde. Die kritische Theorie, so weiß man vielleicht, gehört zum sogenannten westlichen Marxismus. Was war der westliche Marxismus? Damit meint man ein großes Spektrum, ein relativ großes Spektrum von verschiedenen marxistischen Theoretikern, die sich ab Mitte der 1920er Jahre vom offiziellen Parteisozialismus, vom dogmatischen Staatskommunismus gelöst haben. Die Geburtsstunde des westlichen Marxismus verortet man allgemein im Jahre 1923, weil hier zwei wichtige Werke erschienen sind. Zum einen Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukács, zum anderen Marxismus und Philosophie von Karl Korsch. Es gibt dann noch ein drittes von Ernst Bloch, Der Geist der Utopie, aber das gehört hier nicht in den offiziellen Bücherkanon hinein und ist jetzt für das Weitere, was ich hier sagen möchte, auch nicht wichtig. Was war also der westliche Marxismus? Man könnte sagen, ganz grob, es war eine Umformung, eine Weiterentwicklung und eine Neuentwicklung, wie gesagt, des schon zur Dogmatik erstarrten Parteimarxismus. Der Grund dafür, dass der westliche Marxismus sich herausgebildet hat, der kann nicht zuletzt darin gesehen werden, dass nach dem Ersten Weltkrieg, also 1918, die von den kommunistischen Parteien vorausgesagte proletarische Revolution in Westeuropa ausgeblieben ist. Damit hatte man ja eigentlich gerechnet. Und so kam es dann eben zu einem Bruch von verschiedenen Theoretikern mit der Orthodoxie der Partei, die dann dementsprechend auch von der Partei als Heretiker verschrien, ausgeschlossen, unter Umständen auch verfolgt wurden. Nun, worin bestand inhaltlich der Bruch des westlichen Marxismus, in den dann auch die kritische Theorie eingeordnet gehört, mit dem dogmatischen Marxismus, kann man verschiedene Elemente hervorheben. Das ist zum einen ein Bruch mit der Geschichtsphilosophie, also mit dem Geschichtsdeterminismus, nachdem man davon ausging, dass es einen gesetzmäßigen Ablauf der Menschheitsgeschichte von der Urhorde über Feudalismus, bürgerliche Gesellschaft und so weiter bis hin zu Sozialismus und Kommunismus gebe. Der westliche Marxismus brach also dadurch vor allem mit der Parteiautorität und mit der Parteihörigkeit. Er brach, wenn auch etwas zaghaft, mit dem etatistischen Denken des orthodoxen Marxismus. Er brach mit dem Postulat des Klassenbewusstseins, wonach man also davon ausging, dass die soziale Herkunft eines Menschen dass die soziale Herkunft eines Menschen, dessen Bewusstseinslage vollständig bestimme und damit eben auch darüber bestimme, inwieweit ein Mensch überhaupt befähigt sein kann zur richtigen Erkenntnis der Gesellschaft, innerhalb derer er sich bewegt, und inwieweit er befähigt sein kann, diese Gesellschaft demgemäß zu kritisieren und inwieweit er überhaupt selber individuell dazu in der Lage sein kann, zur revolutionären Praxis überzugehen. Der sogenannte Klassenstandpunkt des orthodoxen Marxismus war ein privilegierter Erkenntnisstandpunkt, der bestimmten Menschen zugesprochen wurde. Das waren also diejenigen, die aus dem Proletariat kamen. Und dementsprechend müssen dann diejenigen, so die orthodoxe Lehre, die nicht aus dem Proletariat kamen, waren grundsätzlich erstmal tendenziell unfähig zu einer kritischen Erkenntnis der Gesellschaft und zu revolutionärer Praxis und können demnach also nur die Möglichkeit zum Klassenverrat haben, wie man das damals nannte. Das war dann natürlich ein Problem für die sogenannten bürgerlichen Intellektuellen, aus denen der westliche Marxismus ja durchweg bestand. Auch die bürgerlichen Intellektuellen, die also gerne mit zum revolutionären Subjekt gehören wollten, aber laut Parteilehre nicht mit dazugehören durften. Auf die wurde also ein besonderer Druck ausgeübt, eben aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Und so wurden sie eben dazu angehalten, sich der Partei in besonderer Art und Weise zu unterwerfen und immer wieder Gesten der Unterwerfung vorzuweisen und sich selbst zu verleugnen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, den man hier aufführen kann, inwieweit der westliche Marxismus mit dem orthodoxen Marxismus der Parteien gebrochen hat, ist dann eben nicht zuletzt, dass hier eine neue Interpretation des Marx'schen Werkes in Ansätzen zumindest sehr zaghaft gewagt wurde. Das Marx'sche Werk wurde hier also nicht mehr verstanden als eine positive Wissenschaft über die Art und Weise, wie der Kapitalismus funktioniert und wie man die Funktionsweisen des Kapitalismus dafür benutzen kann, um den Kommunismus herbeizuführen. Das Marx'sche Werk wurde nicht mehr verstanden als eine Klassensoziologie. Es wurde vor allem nicht mehr verstanden als eine marxistische Wirtschaftstheorie, die quasi eine alternative Wirtschaftsform irgendwie vorweggenommen habe, sondern das Marx'sche Werk wurde vor allem verstanden als Kritik, nämlich eben als Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Kritik nicht nur in dem Sinne einer moralischen Kritik daran, dass der Kapitalismus eben allerlei Ungerechtigkeiten mit sich bringe, sondern eben auch Kritik an den vielen verschiedenen Denkformen, die die bürgerliche Gesellschaft mit hervorbringt. Von diesen vielen verschiedenen Elementen, von diesen vielen verschiedenen Aspekten, inwieweit der westliche Marxismus mit der Parteiorthodoxie gebrochen hat, möchte ich hier einen Aspekt besonders hervorheben. Das ist eben das, was Karl Korsch und Georg Lukács geleistet haben, nämlich, dass sie auf den Marxismus als Theorie reflektiert haben. Und das heißt eben nicht nur, dass sie darauf reflektiert haben, sondern dass sie das auch gewagt haben, das überhaupt zu tun, denn es stand ihnen ja nicht zu, sondern das oblag nur der Partei. Karl Korsch betonte in seinem Werk Marxismus und Philosophie, was recht schmal ist, betonte vor allem die Historizität der eigenen Theorie, hat also den Marxismus selber an einem bestimmten geschichtlichen Ort überhaupt erstmal verortet, hat ihn also damit seiner ewigen Wahrheit beraubt. Und bei Georg Lukács, ein Anliegen, was bei Georg Lukács in seinem Werk Geschichte und Klassenbewusstsein sehr wichtig war, war auf den Begriff der Dialektik nochmal neu zu reflektieren. Also was ist Dialektik, welche Bedeutung hat sie? Ist es ein ewiges Bewegungsgesetz von Geschichte und von Gesellschaft oder wie auch immer? Ist es ein Ablesen von objektiven Fakten oder ist es eine subjektive Zutat? All diese verschiedenen Sachen. Was bei beiden, Theoretikern herauskam, sowohl bei Korsch als auch bei Lukács, ist eben, dass weder der Marxismus noch die Dialektik irgendwie ein ewiges Gesetz seien, die man aus der Geschichte und aus der Gesellschaft irgendwie ableiten kann. Und diese beiden Theoretiker unternahmen diese Übung in Sachen Philosophie vor allem deswegen, weil man spürte, dass man nach 1918, also nach dem Ausbleiben der vorausgesagten proletarischen Revolution, irgendetwas brauchte, um die eigene Theorie wieder neu legitimieren oder neu begründen zu können. Oder dass man die Theorie vielleicht umwerfen muss. Und dafür ging man dann nicht zuletzt in die Philosophiegeschichte zurück. Man beschäftigte sich also wieder mit den Vertretern der klassischen Philosophie, vor allem der deutschen Philosophie. Kant und Hegel sind hier besonders wichtig. Und auch dieser Rückgriff auf die klassische Philosophie gehört zum Bruch mit dem marxistischen Dogmatismus. Denn die klassische Philosophie gehörte für diesen dogmatischen oder orthodoxen Marxismus mit zum Erbe der bürgerlichen Gesellschaft, die ja überwunden werden sollte. Die klassische Philosophie galt dem Marxismus als nichts weiter als Ideologie, also als ein falsches Bewusstsein, dem man aus welch merkwürdigen Gründen auch immer anhebt. Auch in der kritischen Philosophie hat man sich, in der kritischen Theorie hat man sich sehr viel mit Philosophiegeschichte beschäftigt. Dies auch jenseits der universitären Lehrtätigkeit, also für die internen Diskussionen des Instituts für Sozialforschung. Nun, wieso hat man das gemacht? Wenn man doch einmal sozusagen auf dem Niveau des Marxismus angekommen war und man von hier aus doch recht bequem sagen konnte, dass man sich mit Philosophie nicht mehr beschäftigen muss. Die verschiedenen Positionen der Philosophiegeschichte, so würde ich sagen, waren für die kritische Theorie deswegen besonders interessant, weil sich dort gesellschaftliche, einfach mal so gesellschaftliche Situationen in einer bestimmten historischen Konstellation niederschlagen. Also in den verschiedenen Positionen der Philosophiegeschichte, sei es Kant, sei es Hegel, sei es wer auch immer, sedimentieren sich verschiedene Erfahrungsgehalte und werden gesellschaftliche Veränderungen sehr fein registriert. Das Verhältnis der kritischen Theorie zur Philosophie ist also sehr gespalten, sehr zwieschlächtig, indem die Philosophie also in der Lage ist, so die Diagnose, sehr hellhörig einen Bewusstseinsstand einer Epoche aufzuzeichnen, gibt sie einerseits gut Auskunft. Also man kennt das vielleicht aus der Vorrede von Hegels Rechtsphilosophie, das ist dann die Stelle, die man herangezogen wird, er hat das ja auch mehr oder minder schon gesagt. Also bei ihm heißt das so, das, was ist, zu begreifen, das ist die Aufgabe der Philosophie, denn das, was ist, das ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit. So ist auch die Philosophie, jetzt die berühmte Stelle, ihre Zeit in Gedanken erfasst. Es ist ebenso töricht zu wähnen, irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus und so weiter und so fort, denn es braucht uns nicht zu interessieren. Also eine bestimmte historische Position innerhalb der Philosophie gibt gut Auskunft darüber, wie der Bewusstseinsstand einer Epoche war. Wenn eine Philosophie dies tut, dann ist darin allerdings auch gleich ihr Mangel begründet, denn indem diese Philosophie nur aufzeichnet, wenn auch hellhörig aufzeichnet, so ist diese Philosophie dann eben nichts weiter als nur die gedankliche Reproduktion dessen, was ohnehin ist, also eine bewusstlose Abbildung des Status quo oder eben sogar dessen Rechtfertigung. Auf der anderen Seite allerdings, das erkennt die kritische Theorie dann auch an, erhebt sich die Philosophie in ihrer Spekulation über die Realität, ist also mehr als nur eine bewusstlose Reproduktion der Realität, sondern ist in der Lage, etwas zu projektieren, was darüber hinausgeht. Es gibt also ein transzendierendes Moment, also ein uneingelöstes, vielleicht zu rettendes. Und indem Philosophie das in der Spekulation tut und sich nicht weiter um die Vorgaben und um die Maßgaben des naturwissenschaftlichen Denkens kümmert, indem Philosophie das in ihrer Spekulation also tut, ist sie das Medium der Freiheit des Gedankens und eben auch der Freiheit der Menschen. Vor allem aber meinte man in der kritischen Theorie, in den verschiedenen Positionen der klassischen Philosophie, meinte man hier noch eine besondere, eine ganz bestimmte Art und Weise des Denkens und des Fragens aufbewahrt zu sehen. Diese Form des Denkens und des Fragens mag zwar nicht lebendig sein, aber man könnte quasi ihre Formen aus den Versteinerungen der verschiedenen philosophiehistorischen Positionen herauslösen und für sich wieder nutzbar machen, falls das Bild so ungefähr stimmt. Man fand in den Positionen der klassischen Philosophie also ganz, vor allem ganz stark eine Reflexion auf das, was man tut als Theoretiker oder als Philosoph. Man findet hier eine Reflexion auf das eigene Verfahren, eine Reflexion auf die eigene Methode und eine Reflexion auf die Frage, ob und wie man den eigenen Standpunkt begründet. Und das ist ja etwas, was der Marxismus meinte, nicht mehr tun zu müssen. Was also ist kritische Theorie im Gegensatz zur traditioneller Theorie? Es gibt ja diesen begrifflichen Gegensatz, hat ja Max Horkheimer geprägt mit seinem Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie von 1936. In diesem Aufsatz, und wenn man einige andere Verlautbarungen der kritischen Theorie noch hinzunimmt, so kann man das ungefähr so zusammenfassen, dass die traditionelle Theorie, also die Theorie, die kritisiert wird von der kritischen Theorie, dass diese traditionelle Theorie bestimmte Charakteristika aufweise, die zum Zeitpunkt, als die Theoretiker der kritischen Theorie aktiv waren, sag ich mal, sich für sie in der Strömung des Positivismus zusammenfasste. Was also ist traditionelle Theorie? Zum einen orientiert sich traditionelle Theorie an dem, was erscheint, an dem, was sichtbar ist, also an dem, was sinnlich wahrnehmbar ist. Und umgekehrt gilt traditioneller Theorie dann eben all dasjenige, was über eine solche Erfahrung hinausgeht oder was einer solchen Erfahrung sich verweigert, eben als Spinnerei, oder man nannte das dann eben auch Metaphysik. Oder wenn man das, was sich der Form der sinnlichen Wahrnehmung verweigert, wenn man das in begriffliche Form dann trotzdem gebracht hat, dann gilt diese begriffliche Form der traditionellen Theorie als eine überflüssige Konstruktion. Dann, so wird gesagt, habe diese begriffliche Form nur rein sprachlichen Charakter, habe aber keine Berechtigung als etwas tatsächlich Daseinendes. Also ein Charakteristikum der traditionellen Theorie ist der Empirismus oder der Phänomenalismus, wie man das dann nennen kann. Ein weiteres wesentliches Charakteristika traditioneller Theorie ist das Misstrauen gegen abstrakte Begriffe. Das heißt also, dass nach Vorgabe der traditionellen Theorie nur diejenigen Begriffe eine Berechtigung haben, verwendet zu werden, die eine Entsprechung in einzelnen konkreten Gegenständen haben. Und nach Vorstellung der traditionellen Theorie hätten abstrakte Begriffe, wenn man nicht umhin kommt, sie zu verwenden, nur eine ordnende Funktion, die man also nur aus deren Verwendung man dann aus pragmatischen Gründen zugestehen mag, um eine große Erfahrungsmenge verkürzend aufzuzeichnen. Also man kann das Ganze auch als Nominalismus bezeichnen. Das dritte Charakteristikum traditioneller Theorie ist das Postulat der Wertfreiheit, dass man also davon ausgeht oder dass man dekretiert, dass Wissenschaft grundsätzlich wertfrei zu sein habe und dass dementsprechend alle Werturteile oder alle normierenden Aussagen keinen Erkenntniswert haben und zur Wissenschaft von vornherein nicht zugelassen sind, dass sie also nicht wissenschaftsfähig sind. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Es kommen noch ein paar weitere hinzu, also die Einheit der Wissenschaftsmethode, also des Scientismus, die Orientierung an der formalen Logik und am Grundsatz der Widerspruchsfreiheit und damit zusammenhängend eben die Orientierung am mathematischen und am naturwissenschaftlichen Ideal. Die Mathematik und die Naturwissenschaften schätzte man ja spätestens seit Descartes und dann bei Kant wird es besonders deutlich in der Kritik der reinen Vernunft, schätzte man ja vor allem dafür, dass sie sichere und gesetzmäßige Erkenntnisse hergeben kann, im Gegensatz zur eigenen Philosophie, also im Gegensatz zur eigenen Theorie, also der Metaphysik, dass sie eindeutige Erkenntnisse liefert und vor allem, dass sie auf die Wirklichkeit oder das, was man Wirklichkeit nennt, eben anwendbar ist. Wenn man jetzt diese 5, 6 verschiedenen Charakteristika traditioneller Theorie versammelt hat, die jetzt hier erstmal aus dem Fundus dessen gezogen sind, was man bürgerliche Theorie zu nennen pflegt, oder was aus den Theorien, die aus dem bürgerlichen Lager stammen, wenn man sich diese verschiedenen Charakteristika traditioneller bürgerlicher Theorie also anschaut, dann wird man darauf stoßen, dass man diese ganzen Charakteristika eben auch in der sogenannten revolutionären Theorie des offiziellen Marxismus wiederfindet. Also man findet den Empirismus und den Nominalismus findet man in der Abbildtheorie des Marxismus wieder. Ein kleiner Unterschied gibt es, den Unterschied gibt es eigentlich auch nicht. Also alles, was mit dieses Ideal der Wertfreiheit der bürgerlichen Wissenschaften findet man im Marxismus auch wieder. Auch wenn der Marxismus sagt, dass er zwar Partei für eine bestimmte Klasse ergreife, so tut er dies ja nichtsdestotrotz einfach nur deswegen, um, indem er die Position einer bestimmten Klasse ergreift, nicht nur dieser bestimmten Klasse zum Recht zu verhelfen, sondern eben die Allgemeinheit zu ihrem Recht kommen zu lassen. Da gibt es schon ein paar Ausdifferenzierungen, mal ist die Klasse schon selber die komplette Allgemeinheit und mal nicht, aber das muss einen hier nicht weiter interessieren. Der Marxismus verstand sich selber im Gegensatz zur bürgerlichen Wissenschaft als die jetzt endlich vollkommen rein und objektiv gewordene Wissenschaft, hatte also von sich selber das Verständnis, das geschaffen zu haben, was die bürgerliche Wissenschaft bislang nur versprochen hat, nämlich eben wirklich objektiv zu sein, wirklich an den Fakten orientiert zu sein und von keinerlei Ideologie mehr von dieser Objektivität abgeleitet zu werden. Und insofern hat er also dieses Postulat der Werturteilsfreiheit aus dem Lager der bürgerlichen Wissenschaft in seiner eigenen Theorie weiter verfolgt. Am Rande sei noch erwähnt, dass diese sogenannte Standpunktphilosophie, also die Sache mit dem Klassenbewusstsein im Marxismus, natürlich auch etwas recht Urbürgerliches, und das ist ja eine klassische Prima Philosophia, also eine sogenannte erste Philosophie, die sich einfach recht willkürlich einen absoluten Anfang setzt, eben die Herkunft aus einer bestimmten sozialen Ecke, um dann darauf die gesamte Theorie aufzubauen. Aber das nur am Rande. Also worum es mir geht, wenn man die Charakteristika der traditionellen Theorie aus dem Lager der bürgerlichen Wissenschaften vergleicht mit den verschiedenen Charakteristika des Marxismus, also des traditionellen Marxismus, dann findet man hier eine merkwürdige und eben auch eine sehr interessante Deckungsgleichheit von Marxismus und bürgerlicher Wissenschaft. Und dies ist dann das Ergebnis, was Max Horkheimer sich bemühte, relativ klar in seinem Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie auszusprechen. Das heißt, bürgerliche Wissenschaft und Marxismus sind also zwei verschiedene Ausgaben der gleichen Theorie, sprich traditioneller Theorie. Und im Gegensatz zu dieser traditionellen Theorie sollte dann etwas Neues oder etwas anderes, eben die kritische Theorie, pointiert werden. Und daraus ergab sich dann eben auch diese sehr unbequeme Lage der kritischen Theorie zwischen den Stühlen. Also als linker Theoretiker konnte man auch gar nicht mehr versuchen, irgendwie am Parteisozialismus oder am Proletariat oder Ähnliches anzudocken. Das nicht nur aus dem Grunde, dass die einen eh sehr misstrauisch beäugt haben, sondern auch aus dem Grunde, weil die eben unbewusst genau die gleiche Theorie weiterverfolgt haben, die sie ihrem eigenen Anspruch nach kritisieren wollten. Verfährt man also nun, und das bemühte sich die kritische Theorie dann immer wieder zu zeigen in vielen verschiedenen Arbeiten, verfährt man also nach diesen theoretischen Vorentscheidungen, die sie sowohl die bürgerliche Wissenschaft als auch der Marxismus voraussetzt, verfährt man nach diesen theoretischen Vorentscheidungen, die natürlich nicht als Vorentscheidungen verstanden werden, sondern die als reines wissenschaftliches, objektives Denken gelten. Wenn man also so verfährt, dann wird man leider feststellen müssen, dass bestimmte Gegenstände von diesem theoretischen Raster, was man hier voraussetzt, nicht nur nicht erfasst werden können, sondern dass diese bestimmten Gegenstände, auf die ich gleich zu sprechen komme, eben auch systematisch ausgeblendet werden und eben auch systematisch ausgeblendet werden müssen. Marxismus und bürgerliche Wissenschaft eint ihre stark antiphilosophische Haltung. Sie verfechten ein sogenanntes nachmetaphysisches Denken, wie man das dann ab den 1980er Jahren mit Habermas nannte. Aber was macht man mit einer antiphilosophischen Haltung? Was macht man mit einer antiphilosophischen Haltung bei einem Gegenstand, der nach philosophischen Kategorien eben verlangt? Nehmen wir da einige Beispiele. Das findet man dann vor allem in den Schriften von Adorno aus den 60er Jahren, also die im Zusammenhang entstanden sind mit der Auseinandersetzung mit dem Positivismus, also seine Intervention in den sogenannten Positivismusstreit, seine Auseinandersetzung mit Popper und Ähnlichem von Seiten des kritischen Rationalismus. Nehmen wir also ein Beispiel für so einen Gegenstand, der dem theoretischen Raster traditioneller Theorie entgeht. Das wäre beispielsweise eben der Wert. Wenn man sich also eines, ich sag mal, unserer Grundbücher anschaut, nämlich das Marxische Kapital, was ja bestimmt jeder gelesen hat und auswendig kennt, so weiß ja jeder, dass am Anfang des Kapitals diese berühmte Wertformanalyse steht. Und wenn man sich das anschaut, wird man sehen, dass diese Wertformanalyse, mal vorsichtig gesagt, in hegelischen Termini, in hegelischen Figuren und in einer hegelischen Darstellungsweise abgefasst ist und eben aufgrund dieser bestimmten, sagen wir erstmal nur semantischen Form, wie die Wertformanalyse abgefasst ist, sind dann eben diese äußerst wichtigen ersten 100 Seiten des Kapital nicht nur bei der bürgerlichen Wissenschaft von Seiten der Nationalökonomie und der Soziologie durchgefallen, sondern eben auch von vornherein bei nahezu allen Marxisten, zumindest soweit sie der traditionellen Schule angehören. Das Verhältnis von Wert und Tauschwert wird hier als ein Verhältnis von Wesen und Erscheinung gefasst. Also der Wert selber ist das Wesen, was im Tauschwert zur Erscheinung kommt, dann in quantitativ bezifferter Form. Der Wert ist also eine qualitative Hintergrunddimension, die Dinge kommensurabel macht, indem sie, wie Marx irgendwo sagt, alle in die gleiche Farbe getaucht werden. Das heißt, wenn man dieses bestimmte theoretische Raster traditioneller Theorie anlegt, dann fällt so etwas wie Wert und Tauschwert zwangsweise heraus. Und damit fallen dann eben auch sehr grundlegende Formen der kapitalistischen Vergesellschaftung aus der Möglichkeit einer theoretischen und daneben auch kritischen Betrachtungsweise dieser kapitalistischen Gesellschaft von vornherein heraus. Der Wert, das ist eben kein Gegenstand, das ist nichts, was man irgendwie empirisch fassen können kann, wenngleich er auch nur, immer nur in quantitativer Form, in Tauschwertform existiert. Das Geld, so erfährt man ja bei Marx schon recht früh, nämlich in seiner Kritik an Proudhon, ist eben nicht nur ein Gegenstand, sondern eben auch gleichzeitig immer schon ein gesellschaftliches Verhältnis. Das heißt, wenn man von Geld spricht, meint man dann eben nicht, sollte man eben nicht nur das meinen, was man im Portemonnaie mit sich herumträgt, sondern man sollte dabei wissen, dass dieses Geld immer schon mehr ist als dieser anfassbare Gegenstand. Und mit diesen Schwierigkeiten kämpft die Nationalökonomie bis in die Gegenwart hinein. Bei Hans-Georg Backhaus kann man das in dutzendhafter Variation immer wieder nachlesen, wie er dieses Scheitern der Nationalökonomie am Beispiel der Begriffe Wert, Tauschwert und Geld vorführt. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, orientiert an dem kleinen Aufsatz und auch ganz gut verständlichen Aufsatz Gesellschaft von Adorno. Adorno gibt hier zu bedenken, dass Gesellschaft eben keine Einzeltatsache ist, sondern im Wesentlichen eben Vermittlung ist, also ein vermittelndes Moment oder ein vermittelndes Wesen ist. Von daher also aus dem theoretischen Raster der traditionellen Theorie überhaupt gar nicht vorkommen kann. Und Soziologen, die das dann ernst gemeint haben mit ihrem Positivismus und das mal durchexerziert haben, wollten diesen Begriff dann auch nicht mehr verwenden. Nichtsdestotrotz allerdings, obwohl Gesellschaft also keine Einzeltatsache ist, ist Gesellschaft allerdings höchst wirklich, so Adorno. Und vor allem ist jedes Faktum, was innerhalb dieser Gesellschaft vorkommt, durch die gesellschaftliche Vermittlung bestimmt. Die Gesellschaft ist ebenso wenig auf die Individuen zu reduzieren, die in dieser Gesellschaft, die diese Gesellschaft ausmachen und die in dieser Gesellschaft leben. Also eine der prominenten Positionen in den Sozialwissenschaften ist ja der methodologische Individualismus, der eben von den Individuen und von ihrem Denken und von ihrem Handeln ausgehend versucht, die Gesellschaft zu rekonstruieren. Gegen so etwas würde Adorno sich dann wenden, wenn es das damals, doch den hat es damals schon gegeben. Gegen sowas wendet sich Adorno also, indem er darauf hinweist, dass die Gesellschaft nicht einfach nur die Summe von Individuen ist, dass Gesellschaft sich zwar durch die Individuen hindurch verwirklicht, dass sie aber eben nicht auf die Individuen und auf die Absichten dieser Individuen zu reduzieren ist. Wenn man aber trotzdem die Gesellschaft in die Einzelakte dieser Individuen zerteilen sollte, dann würde man die Totalität dieser Gesellschaft ausblenden. Das heißt also, dasjenige, dieses vermittelnde Moment der Gesellschaft, was dieses Ganze überhaupt erst konstituiert und konfiguriert und was man voraussetzen muss, um die Einzelfänomene als Einzelfänomene überhaupt erst verstehen zu können. Dementsprechend gilt dann traditioneller Theorie der Begriff der Totalität dann eben auch als ein metaphysisches Vorurteil. Und indem traditionelle Theorie so verfährt, werden dann die gesellschaftlichen Zusammenhänge, so Adorno in der negativen Dialektik, werden gesellschaftliche Zusammenhänge vor der kritischen Erkenntnis geschützt. Und genau das Gleiche gilt dann eben nicht nur für den kritischen Rationalismus, mit dem Adorno sich seinerzeit auseinandersetzte, sondern dieser Hass und dieses Vorurteil auf den Begriff der Totalität kennt man dann ja aus den vielen verschiedenen Vertretern der Postmoderne eben auch, wo man Begriffe einfach abschafft und verbietet, weil man etwas mit ihnen verbindet, was mit ihnen leider nichts zu tun hat. Der Begriff des Wesens also, ein klassischer philosophischer Begriff, ist also für das Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft sehr wichtig, weil der Begriff des Wesens hier eine Vermittlungskategorie ist, ohne die die Fakten nicht wären, was sie sind. Der Begriff des Wesens der kapitalistischen Gesellschaft bezeichnet hier das innere Band, was durch die Gesellschaft hindurchgeht, bezeichnet ihr geistiges Band, das Fluidum, wie Adorno das nennt, weswegen er dann den Begriff des Hegelschen Geistes als sehr angemessen bezeichnet. Die Kritik der kritischen Theorie an der traditionellen Theorie, nochmal einen Schritt zurückgegangen oder einen Schritt zurückgetreten, besteht vor allem darin, die traditionelle Theorie dafür zu kritisieren, dass sie selber meint, dass sie selbstständig, dass sie autonom sei, dass sie eine Erkenntnis präsentiere, die abgehoben sei von der Gesellschaft, innerhalb derer sie auftritt. Und so besteht dann das Geschäft der kritischen Theorie als kritische Theorie eben darin, immer wieder zu zeigen, wo und inwiefern gesellschaftliches und historisch Variables in dieser sogenannten reinen Theorie oder in der reinen Wissenschaft, in der reinen Philosophie anwesend sind. Die kritische Theorie kritisiert immer wieder, dass der Begriff des Faktums, der von der traditionellen Theorie angeführt wird, naiv sei, weil sowohl die Wahrnehmung eines Faktums wie auch dieses Faktum selbst gesellschaftlich und geschichtlich variabel und geformt sind. Der Begriff des Faktums geht immer nur aus von dem, wie es nun mal sei und wie es sich deswegen auch niemals wird ändern können. Aber das Faktum selber, so Adorno in den soziologischen Schriften, ist eben kein letztes, auf das Erkenntnis irgendwie sich als absolutes beziehen könnte, sondern selber gesellschaftlich bedingt. Die kritische Theorie kritisiert eine traditionelle Theorie also vor allem, dass die traditionelle Theorie weder auf die Vermitteltheit ihrer eigenen Theorie noch auf die Vermitteltheit ihrer eigenen Gegenstände irgendwie reflektiert. Die kritische Theorie kritisiert also die Blindheit der traditionellen Theorie gegenüber ihren eigenen Grundlagen und Voraussetzungen. Und das, was kritische Theorie ist, um jetzt auf einen anderen Punkt zu kommen, auf den ich eigentlich hinaus will, das, was kritische Theorie ist, das ist dieses Kritisieren. Also ist diese Kritik und ist dieses Kritisieren. Das heißt, kritische Theorie, da wollte ich hinkommen, kritische Theorie ist nicht ein Set von einer bestimmten Theorie, die man auf irgendeinen Gegenstand anwendet, sondern kritische Theorie existiert nur in actu, also nur im Vollzug dieses kritischen Geschäfts. Oder wie Adorno das dann nennt, sie existiert nur in Modellen. Und insofern, um meine Anmerkung vom Anfang hier einzulösen, begehe ich natürlich einen Fehler in meiner Darstellung der kritischen Theorie, indem ich hier versuche, die Theorie der kritischen Theorie abgezogen von ihren jeweiligen Betätigungsfeldern darzustellen. Dieser Mangel wohnt natürlich meinem Vortrag inne, aber das hoffe ich dadurch irgendwie abfedern zu können, dass ich es hier offen eingestehe und das zu bedenken gebe. Kritische Theorie also ist der Nachweis, wo eine andere Theorie, sagen wir mal, blinde Flecken hat, ist der Nachweis, wo eine Theorie ihren eigenen Ansprüchen nicht genügt, wo sie gegen ihre eigenen Vorgaben verstößt, und ist vor allem der Nachweis, wie traditionelle Theorie sich wider Willen gegen sich selber wendet, wenn man die Logik dieser traditionellen Theorie nur weiter konsequent verfolgt. Diese Kritik der traditionellen Theorie wird von Seiten der kritischen Theorie nicht vollzogen, indem ein äußerlicher Maßstab an die traditionelle Theorie herangetragen wird, wie ich das eben schon gesagt hatte. Und auch die These von der gesellschaftlichen und historischen Vermitteltheit von alles und jedem wird, auch wenn es häufig so aussieht, nicht vorab blind behauptet von der kritischen Theorie, sondern wird mal um mal am kritisierten Gegenstand nachgewiesen und muss auch nachgewiesen werden und muss auch nachgewiesen werden können, weil diese Kritik sonst kein kritisches Denken mehr wäre. Die kritische Theorie also ist, so haben es ihre Vertreter immer wieder gesagt und sich dabei auf Hegel bezogen, bestimmte Negation, darunter verstanden sie immanente Kritik, also eine Kritik, die den kritisierten Gegenstand nach seinem eigenen Maß aufsprengt. Ist also keine Weltanschauung, ist keine Ideologie, ist also das genaue Gegenteil vom marxistischen Standpunktdenken. Die Kritik ist hier keine subjektive Zutat, ist kein angemaßtes Urteil, sondern einfach nur die folgerichtige gedankliche Durchdringung des Gegenstandes, den man kritisieren möchte. Nun ist kritische Theorie, um zum Schluss zu kommen und um die ganze Sache ein bisschen wackeliger zu machen, Und als kritische Theorie natürlich auch ein Mehr. Der Gegenstand der kritischen Theorie, so sagte Horkheimer an einer Stelle, ist, die Sinnlosigkeit dieser Gesellschaft und dieses Lebens darzustellen, dagegen zu protestieren und dennoch den Gedanken an das Bessere in seinem Protest aufzuheben. Die kritische Theorie also ist keine beschreibende Soziologie des gegenwärtigen Zustandes, also keine voluminöse Fassung des Elends der Welt, wie andere Soziologen das versucht haben, von Bourdieu bis Naomi Klein. Die kritische Theorie hat selber darauf hingewiesen, dass allein das Unterfangen auf die soziale Bedingtheit von Theorien hinzuweisen noch keine Kritik darstellt, und das machen andere auch. Der damalige Gegner, auf den man sich bezog, war dann eben Mannheim, der, sagen wir mal, eine soziologisch entschärfte Form der Ideologiekritik entwickelt hat. Ebenso wenig ist die kritische Theorie eine beschreibende Klassentheorie. Es schwingt also irgendwie noch ein Mehr in der kritischen Theorie mit, oder wie Horkheimer das sagte, bei der Darstellung aller Probleme schwingt ein kritischer Unterton mit. Die kritische Theorie stellt also die Welt kritisch dar, wie sie ist, damit, so Horkheimer an einer anderen Stelle, damit durchleuchtet, wie diese Welt nicht sein soll, damit man davon ausgehend eine Ahnung bekommt, wie diese Welt sein soll. Ganz wesentlich ist der kritischen Theorie das Moment der Sehnsucht, wie Horkheimer das nannte, was absichtlich ein sehr lyrischer und unbestimmter Begriff war für das, was einen selber umtreibt und für das, was man zu erreichen strebt. Was man zu erreichen strebt, das hat man nicht klar ausgesprochen aus taktiererischen Gründen, aber man nannte den Kommunismus dann halt eben vernünftige Gesellschaft, um bestimmte Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Was genau das sein wird, diese vernünftige Gesellschaft oder eben der Kommunismus, was genau das sein wird, das weiß man nicht. Das wusste die kritische Theorie auch nicht. Das wollte sie auch gar nicht wissen, weil es einen nicht zu interessieren braucht. Dieses Ziel einer zukünftigen, vernünftigen Gesellschaft ist hier nur begrifflich vorwegzunehmen. Eben im Begriff beispielsweise der vernünftigen Gesellschaft oder der versöhnten Gesellschaft. Das heißt, die Kritik der Gesellschaft von Seiten der kritischen Theorie erfolgte nicht auf der Grundlage eines positiven Bildes, sagen wir mal der Anthropologie, also mit bestimmten Faktizität setzenden oder normierenden Aussagen darüber, wie der Mensch nun mal sei und wie deswegen die Gesellschaft auch auszusehen habe. Und ebenso wenig erfolgt die Kritik des Kapitalismus aufgrund eines positiven Bildes von einer Utopie. Weil dies findet man bei der kritischen Theorie nicht. Die kritische Theorie ist stattdessen Kritik des Bestehenden und dessen, was falsch ist an einer Gesellschaft, was, um damit einem verbreiteten Irrglauben entgegenzutreten, was nicht automatisch voraussetzt, dass man das Positive, was an die Stelle dieser falschen Gesellschaft treten soll, auch kennen müsse, um das Falsche kritisieren zu können. Für die kritische Philosophie und hier besonders für Adorno entsprang die Aktualität der Philosophie daraus, dass die Abschaffung der Philosophie, die Marx sie ja projektiert hatte, misslang. Daraus resultiert, so Adorno, eine erneute Nötigung zur Philosophie. Die Philosophie ist bei der kritischen Theorie dann ein Nachdenken darüber, warum die Aufhebung der Philosophie nicht geschah. Philosophie und kritische Theorie ist deswegen eine Theorie, die sich selber abschaffen will, die sich selber überflüssig machen möchte. Aber im Moment sieht es eben leider so aus, dass man sich mit dieser Theorie, beschäftigen muss, weil das Versagen der Praxis, also das Versagen, den Kommunismus herbeizuführen, die Revolution, die Verwirklichung der Revolution in welcher Form und wann auch immer, erstmal an die Theorie und an die Philosophie zurückdelegiert hat. Ja, das ist der Gegenstand des Status quo, und das wird dann ja auch das Thema der Podiumsdiskussion in irgendeiner Form sein. Ich bin soweit erstmal durch. Vielen Dank für eure Geduld.